Ja, ein abruptes Ende des dritten Sets. Gespielt hat das Hambre Quartett am 14.06. im Rahmen von Blurred Edges. Kurz ein bisschen was zu den Musikern. Reinhard Hammerschmidt ist Kontrabassist aus Bremen, hat eine lange Geschichte als Free-Jazz-Musiker in verschiedenen Ensembles, macht viel mit Heiner Wörmann zusammen, der zweite Musiker aus Bremen, E-Gitarrist, auch eine lange Geschichte als Free-Jazz-Musiker, als Organisator von Improvisationskonzerten und Veranstaltungsreihen in Bremen. Beide sind da sehr aktiv. Es gibt noch aktuell das Klangquartett, wo sie beide mitspielen. Und ja, am besten wieder der Rat über die Webseiten sich schlau machen, wenn Interesse besteht. Robert Klammer ist Hamburger Musiker. Er ist Komponist und bildender Künstler auch. Spielt die Instrumente Zither, Percussion, diverse Geräuscherzeuger, präparierte Records, Zuspielbänder, verwendet Alltagsgeräusche und Synthesizer, Klangobjekte und hat auch als Redakteur gearbeitet, zum Beispiel für Otradek, war Mitglied des Tonart-Ensembles Hamburg und eins seiner aktuellen Projekte ist eben das Hambre Quartett und weitere sind Clip Klammer Neumann Trio, das Clip Klammer KKN Trio, das auch während des Festivals zusammen mit Reinhard Hammerschmidt gespielt hat. Er hat ein Duo-Projekt, Toys-Projekt mit Peter Kastner, das nennt sich Future Duck und Company mit wechselnden Gästen. Soweit zu Robert Klammer. Peter, ja, das und Gunnar Letto ist sicher einigen, den meisten bekannt, weil er öfters in der Sendung vorgestellt wurde. Er organisiert zum Beispiel Frequenzgänge, die monatliche Veranstaltungsreihe, die jetzt in der, im linken Laden am Schröderstiftstraße stattfindet und ist E-Bassist, der mit Präparationen auf dem E-Bass arbeitet und einen ganz eigenen Sound da entwickelt hat, den E-Bass als neues und neues Instrument einzusetzen. Wir hören einen weiteren Set, und zwar den vierten Set, der ist um einiges länger als der gerade gehörte, den vierten Set des Hambre Quartetts. Thank you.

Ein weiterer Set des Ampre-Quartetts, Reinhard Hammerschmidt, Robert Klammer, Gunnar Letter und Heiner Wörmann, hatten gespielt am 14.06. im Centro Sociale. Und am selben Tag spielte das Frantic Percussion Ensemble in der Christianskirche am Klopstockplatz und hatte ein Programm mit verschiedenen Kompositionen. Das Frantic Percussion Ensemble spielt Kompositionen im Gegensatz zu den ganzen Stücken, die wir bisher bis auf das erste in der heutigen Klinglinge-Sendung gehört haben. Spielen das Frantic Percussion Ensemble Kompositionen. Und eine der Kompositionen war von Matthias Kaul, Bel Air. Matthias Kaul schreibt dazu: Glocken sind veritable Freiluftinstrumente und Bel Air ist zunächst als Freiluftstück konzipiert worden. Wie der doppelsinnige Titel Schöne Luft, Glockenluft auch sagt. In resonanzreichen Aufführungsräumen bekommt das Stück allerdings ganz neue Qualitäten. Aus einem sirrenden Obertongetanze, in Anführungszeichen, entwickelt sich eine Klangdichte, bei der unsere Trommelfälle fast ratlos werden. Dieses fieses Stück wird vom Frantic Percussion Ensemble 2010 wurde das aufgeführt, uraufgeführt bei den sommerlichen Musiktagen in Hitzacker. Die müssen eigentlich jetzt auch gerade bald wieder sein. Hitzacker an der Elbe. Und das jetzt also eine Interpretation des Frantic Percussion Ensembles von Bel Air in der Christianskirche, die eben ein resonanzreicher Aufführungsraum ist. Seien wir gespannt, wie die Aufnahmetechnik das eingefangen hat. Und hören können wir das jetzt, ein Stück von circa 9 Minuten. Thank you. Die nächste Aufnahme mit dem Frantic Quartett arbeitet wieder mit dem Raum. Es ist eine Komposition für Triangel von Axel Fries. Er schreibt dazu, eine Komposition für Triangel Solo, das überrascht. Triangeln sind in ihrer Konstruktionsweise an Einfachheit kaum zu überbieten, sodass die abrufbaren Facetten und Klangfarben erstaunen. Diese entstehen nicht nur durch unterschiedliche Spieltechniken, sondern auch durch das gezielte Aufeinanderabstimmen der Triangel-Seitenlängen. Komposition und Improvisation arbeiten in gegenseitiger Abhängigkeit und geben so der Interaktion zwischen den Spielern eine besondere Rolle. Raumakustik einzubeziehen ist daher mehr als folgerichtig. Die Positionierung der Spieler in einem das Publikum umgebenden Rechteck macht die kompositorischen Feinheiten noch direkter erfahrbar und erlaubt dem Klang des Triangels, sich unmittelbar zu entwickeln. Wie das jetzt zu hören ist, das ist die andere Frage. Er schreibt weiter in dem Text, mit der Kopftontechnologie wird dieser Ansatz auch außerhalb des Konzertsaales erfahrbar. Handelsübliche Stereo-Kopfhörer reichen aus, um die Fähigkeit des Ohres, Ursprungsrichtungen von Geräuschen zu bestimmen, so anzusteuern, dass der Eindruck entsteht, man sei tatsächlich von Triangelspielern umgeben. Also das Publikum war in der Christianskirche von den Triangelspielern umgeben. Und vielleicht ist es ein guter Tipp generell, die Kopfhörer, wenn es gute sind, da aufzusetzen. Auch bei den anderen Stücken hatte ich das schon gedacht. Wenn ich da wechselte von Kopfhörer zu den Studio-Lautsprechern, war der Klang doch ein ganz anderer. Tiefere Frequenzen kamen besser zur Geltung und der Raumeindruck war viel deutlicher. Aber gut, jeder hat sein Radio und hört, wie es ihm am angenehmsten ist. Und jetzt hören wir Bling, die Komposition von Axel Fries, gespielt vom Frantic Percussion Ensemble aus Lüneburg. Ja, das Stück endet mit einer längeren, ruhigen Stelle. War ich gar nicht so drauf gefasst. Das waren die Sets in der heutigen Klingding-Sendung vom Frantic Percussion Ensemble am 14.06. im Rahmen von Blurred Edges 2015 in der Christianskirche im Forum Neue Musik. Und an dieser Stelle vielleicht ein kurzes Feature über Blurred Edges, wie eigentlich die Konzerte da zustande kommen, wie die Konzertauswahl entsteht, dessen, was in den verschiedenen Räumen, in denen das Festival stattfindet, gespielt wird. Es gibt entweder Musikerinnen und Musiker, die sich Räume suchen, oder Räume, die sich Musikerinnen und Musiker suchen. In dem Fall der Christianskirche hat Milo Lose die Musikerinnen und Musiker gesucht und gefunden und denen dann einen Termin, mit denen einen Termin ausgemacht in dem Zeitraum von Blurred Edges, also vom 5. bis 20. Juni, in denen das Konzert stattfinden kann. Und auf der anderen Seite gibt's, ich habe jetzt keine Zahlen im Kopf, ist ja auch nicht so wichtig, gibt es natürlich viele Musiker, die sich Räume suchen. Dieses Jahr waren es, soweit ich weiß, 28 verschiedene Räume bei den 62 Konzerten, die im Rahmen von, aus denen Blurred Edges bestand. Und durch diese Auswahl von diesen beiden musikalisch involvierten Personenkreisen sozusagen entsteht natürlich jedes Mal ein ganz anderes Programm bei Blurred Edges, das doch darauf fußt, dass die Musiker ganz besondere Interessenkenntnisse haben, wen sie einladen möchten, mit wem sie spielen möchten, wen sie vorstellen wollen, zum Beispiel auf der Seite der Veranstalter. Und so entsteht das Programm. Der Verband für aktuelle Musik, also sozusagen die Klammer für das Ganze, organisiert die Werbung, die Bewerbung, versucht die Konzerte zu koordinieren, was immer das größte Problem ist, weil es gibt natürlich für viele Tage dann ziemlich viele Konzerte. Das lässt sich an den Fingern abzählen, 62 Konzerte auf 14 Tage. Da kommt einiges zusammen an einzelnen Tagen und das soll immer wieder verbessert werden, dass es nicht zu dicht gedrängt ist, damit die Möglichkeit für das Publikum besteht, von dem einen Konzert zum anderen zu gehen oder auch mit Pausen sich das eine Konzert mit Pause und dann das nächste Konzert anzuhören, ist natürlich nicht unbedingt so einfach zu handhaben, aber für viele funktioniert es, für manche, es gibt auch Tage, wo dann nicht so viel stattfindet. Auf jeden Fall nur kurz, wie Blurred Edges zustande kommt, also wie das Programm zustande kommt. Es gibt keinen übergeordneten Kurator, es gibt kein Thema. Blurred Edges selbst ist das Thema. Blurred Edges, also aufgeweichte Ränder, eben als Idee, Komposition, Improvisation, elektronische Musik, DJ, Musik im Rahmen eines Festivals gleichberechtigt nebeneinander zu stellen und da auch einen Austausch zwischen den verschiedenen Szenen, sowohl auf der Hörer-, auf der Rezeption, also der Publikumsseite, als auch auf Seite der Musiker zu erreichen. Blurred Edges hat dieses Jahr zum 10. Mal stattgefunden, hat 2006 begonnen, 2015 war das 10. Mal und hat schon einen ziemlichen Umfang nun erreicht. Wir werden sehen, wie das nächstes Jahr stattfinden kann, wird auch ein bisschen abhängig von der Unterstützung von Seiten der Kulturbehörde und der Hamburgischen Kulturstiftung, die eben das möglich machen, dass Musikerinnen und Musiker eingeladen werden und dass auch die Hamburger Musiker mit gewissen Gagen auftreten können. Nächstes Jahr wird es voraussichtlich wieder im Juni stattfinden. Die früheren Blurred Edges Festivals fanden entweder im April oder Mai statt. Juni hat sich wohl für viele als ganz guter Zeitraum herausgestellt, wobei die Kollision mit dem Kurzfilmfestival ein bisschen unglücklich war dieses Jahr. Mal sehen, wie das im nächsten Jahr zu bewerkstelligen ist, dass es nicht parallel läuft. Und ja, soweit die Struktur und die Konzeption des Blurred Edges Festivals. Nochmal der Hinweis, die Webseite www.vmh gibt Auskunft über die Tätigkeit des Verbands oder beziehungsweise was die Musikerinnen und Veranstalter im Verband inszenieren an und präsentieren an Konzerten, an ja manchmal auch Präsentationen und verschiedenen anderen Aktionen, auch über die Radiosendungen, die im Zusammenhang mit den Konzerten stattfinden. Und da lässt sich immer einiges finden. www.vamh.de. Die letzte Viertelstunde von Klingding soll noch weiter wieder einem Konzert im Rahmen von Blurred Edges gewidmet sein. Und zwar diesmal ist es das Konzert, das am 18.06. stattgefunden hat, am 18.06. im Atelierhaus 23, am Währinghof 23, also in Wilhelmsburg. Und da fand am Donnerstag, den 18. Juni ab 21 Uhr ein Konzert statt mit If Buana, Future Duck und Christoph Funabashi und Helmut Neumann. Future Duck, das sind Peter Kastner und Robert Klammer, beziehungsweise in dem Zusammenhang nennt er sich Park, also nicht Robert Klammer, sondern Robert Kastner. Peter Kastner, ui, jetzt ging was durcheinander. Peter Kastner bzw. Park hat Computer, Spielzeug gespielt, Robert Klammer Elektronik, Objekte, If Buana Laptop, Christoph Funabashi E-Gitarre und Helmut Neumann Trompete. Und wir hören erstmal ein Solo-Set von If Buana, der auch einigen bekannt ist unter dem Namen Alma Golis. If Buana ist ein amerikanischer Musiker, der als Aktivist der amerikanischen Untergrund-Kassettenszene bekannt ist. Er hat damit in den 80er Jahren begonnen und hat das experimentelle Musiklabel Pogus Productions mitgegründet, das er weiter betreibt. Und er macht Musik, ich zitiere ihn gerade mal wörtlich, that has swung between fairly spontaneous studio contractions and more process-oriented composition. Und zunächst ein Solo von ihm, von If Buana, wo ich heute erfahren habe, dass es Sounds eines Baritonsaxophons sind, die er moduliert. Ja, das war schon der erste Ton des nächsten Stücks, das nächste Stück von diesem Konzert, von dem Konzert, der mit Yves Boisna, gerade hörten wir das Solo von Yves Boisna, Modulation eines Baritonsaxophons bezog sich auf die Modulation oder die Veränderung eines Baritonsaxophon-Samples mit dem Laptop, was Yves Boisna gerade gemacht hat. Und das war der zweite Set in dem Konzert, von dem wir jetzt den dritten Set hören. Ein Trio mit Helmut Neumann, Trompete, Robert Klammer, hatte ich schon einige Male vorgestellt, Christoph Funabashi. Christoph Funabashi spielt E-Bass, hat im Schraumlabel eine Veröffentlichung oder ist an mehreren Veröffentlichungen beteiligt gewesen. Ich hatte ihn vor Jahren mal vorgestellt mit einer Interpretation von einer Komposition von John Zorn, die auf dem Schraumlabel erschienen ist. Und Helmut Neumann, Trompeter, seit, glaube ich, Ende der 60er Jahre, 70er Jahre aktiv, damals in der Free Jazz Szene, ist er weiter aktiv, unter anderem im Tonart Ensemble. Wir hatten zusammengespielt in den Ensembles Tür, T-Y-R-R, und FIS, ein reines Bläserensemble mit Werner Degreif und Hannes Wienert. Und ja, mich verbindet eine langjährige Zusammenarbeit mit Helmut Neumann und bin ganz froh, mal was wieder von ihm spielen zu können hier in der Sendung. Jetzt also ein Set, ein Trio-Set, Helmut Neumann, Robert Klammer, Christoph Funabashi. Thank you. nachdem Trio-Set nun ein Duo-Set, und zwar von Yves Boisnard und Peter Kastner. Peter Kastner hat meines Wissens auch das Konzert organisiert im Atelierhaus 23 in Wilhelmsburg. Peter Kastner ist ein Musiker, der einen Raum bis vor kurzem auch organisiert hat, in dem Konzerte ab und zu waren, Co-op. Er ist nun umgezogen und arbeitet sowohl in dem Bereich Musik als auch bildende Kunst. Er ist Maler und musikalisch Mitbegründer und Organisator der Trans Industrial Group seit 1997 und 2001 des Trans Industrial Toy Orchestra. Weitere Arbeitsbereiche sind, nennt er Permanent Revolution, Paintings, Installations, Performances und Audio Works, und zwei Projekte für Performance und improvisierte Musik, Sonic Toy Lab mit Ine Obhoff und Jan van Wissen und Future Duck mit Robert Klammer. Future Duck ist ja auch mit ein Element dieser Veranstaltung gewesen. Yves Boisnard, Future Duck and Company ist der Untertitel. Und nun hören wir aber ein Duo von Peter Kastner mit Yves Boisnard. Gleichzeitig für die Hörerinnen und Hörer von FSK 93,0, 101,4 im Kabel und DAB Plus, das soll nicht vergessen werden. Der Klang über DAB Plus ist natürlich um einiges besser als über das normale FM-Radio und also UKW-Radio. Die angekündigte Sendung Electronic Jam wird heute nicht stattfinden. Es wird kein Drum and Bass heute aufgelegt. Deshalb kann ich die Sendung, die Klingling-Sendung, ein bisschen überziehen und spiele zum Schluss den Duo-Set von Yves Boisnard und Peter Kastner. Wenn dann das Spielgerät das alles mit sich mitmacht. Genau. Jetzt bin ich soweit mit der Technik und wir hören Yves Boisnard und Peter Kastner ein längeres. Nein, so lange ist er gar nicht. 6 Minuten, ein ruhiger Set. Thank you. Das war die heutige Klingding-Sendung. Klingding, die Sendung für aktuelle Musik, jeden dritten Freitag im Monat bei FSK 93,0 und DAB Plus und im Stream. Informationen über die Klingding-Sendung gibt's unter der Webadresse www.hierunda.de/klingding.html mit weiterführenden Links. Die nächste Sendung wird am 21.08.2015 wieder 22 Uhr sein und Electronic Jam wird heute nicht auflegen, kein Drum and Bass nach Klingding. Deshalb jetzt die Klingding Nachtschleife, Musik von verschiedenen Musikern, Komponisten, Field Recordern und unter anderem zwischendrin auch Vogelstimmen. Viel Vergnügen. Die Schleife ist circa 3 Stunden 10 Minuten lang und wer genug Zeit hat, kann die Wiederholung auch hören. Ich verabschiede mich. Angenehmes Hören, anregendes Hören und eine gute Zeit. Tschüss.